Mein Führer, meine Damen und Herren, die Revolution, die wir gemacht haben, ist eine totale. Sie hat alle Gebiete des öffentlichen Lebens erfasst und von Grund auf umgestaltet. Sie hat die Beziehungen der Menschen untereinander, die Beziehungen der Menschen zum Staat und zu den Fragen des Daseins vollkommen geändert und neu geformt. Krisen, die gesetzmäßig nicht mehr gelöst werden können, werden entweder durch Gewalt gelöst oder sie treiben zum Untergang des Volkes, das von ihnen bedroht ist. Revolutionen haben deshalb auch ihre sittliche Berechtigung. Sie vollziehen sich nach einer höheren Moral, als sie legalen Vorgängen innewohnt. Es verdient dabei kaum eine Beachtung, ob sie von gelegentlichen Exzessen begleitet sind. Man kann ein Kind nicht nach den Kinderkrankheiten beurteilen und man darf ein Licht nicht ausblasen, um den Schatten zu beseitigen. An die Stelle einer zermürbenden Schlaffheit, die vor dem Ernst des Lebens kapitulierte, die nicht wahrhaben wollte oder vor ihm flüchtete, trat jene heroische Lebensauffassung, die heute durch den Marschtritt brauner Kolonnen klingt, die den Bauern begleitet, wenn er die Pflugschar durch die Ackerschollen zieht, die dem Arbeiter Sinn und höheren Zweck seines schweren Daseinskampfes zurückgegeben hat, die den Arbeitslosen nicht verzweifeln lässt und die das grandiose Werk des deutschen Wiederaufbaus mit einem fast soldatisch anmutenden Rhythmus erfüllt. Es ist eine Art von stählerner Romantik, die das deutsche Leben wieder lebenswert gemacht hat. Eine Romantik, die sich nicht vor der Härte des Daseins versteckt oder ihr in blauen Fernen zu entrinnen trachtet. Eine Romantik vielmehr, die den Mut hat, den Problemen gegenüberzutreten und ihnen fest und ohne Zucken in die mitleidlosen Augen hineinzuschauen. Kraft Gesetzes übernehme ich selbst die Führung der Reichskulturkammer insgesamt. Kraft der mir im Gesetz verliehenen Vollmachten ernenne ich zum Vizepräsidenten der Reichskulturkammer Staatssekretär Walter Funk. Für die Reichsmusikkammer zum Präsidenten Generalmusikdirektor Dr. Richard Strauss. Zum Mitgliedern des Präsidialrates Generalmusikdirektor Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwängler. Professor Dr. Paul Gräner, Präsident der Akademie für Musik Professor Dr. Fritz Stein. Professor Gustav Havemann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Reichskartells der Musiker Heinz Ihlert.